Eine Lesung aus dem unvergänglichen klassischen Werk des Präsidenten Kim Il-sung, die Durchsetzung der Politik unserer Partei im Justizwesen, fand jüngst im italienischen Juche-Ideologie-Studienzentrum in Mailand statt. Und eine weitere aus dem Werk vom Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, Organisator und Wegweiser bei allen Siegen unseres Volkes, im mexikanischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus-Studienkomitee.